Abschnitt 48. Aus Oblomov von Ivan Alexandrovich Goncharov, übersetzt von Clara Brauner. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Vierter Teil, achtes Kapitel, Teil 2. Der Tod der Tante rief Olgas bittere, aufrichtige Tränen hervor und warf ein halbes Jahr lang einen Schatten auf ihr Leben. Die größten Befürchtungen und ewige Sorge wurden durch die Krankheiten der Kinder hervorgerufen, doch sowie die Furcht wich, kehrte das Glück zurück. André wurde am meisten durch Olgas Gesundheitszustand beunruhigt. Sie brauchte lange Zeit, um sich nach der Entbindung zu erholen, und trotzdem sie wiederhergestellt war, hörte er nicht auf, sich um sie zu sorgen. Er konnte sich keinen größeren Schmerz denken. »Wie glücklich bin ich«, sagte auch Olga still, ihr Leben betrachtend, und versank manchmal in den Momenten dieser Betrachtung in Sinnen, besonders nach einiger Zeit. 3-4 Jahre nach ihrer Verheiratung. Der Mensch ist seltsam. Je voller ihr Glück sich gestaltete, desto nachdenklicher und sogar ängstlicher wurde sie. Sie begann sich streng zu beobachten und bemerkte, dass diese Stille des Lebens, das Verweilen auf den Augenblicken des Glückes, sie verwirrte. Sie schüttelte diese Nachdenklichkeit gewaltsam von ihrer Seele ab und beschleunigte das Tempo ihres Lebens, suchte fieberhaft nach Lärm, Trubel und Beschäftigung, bat den Mann, sie in die Stadt mitzunehmen, versuchte es, sich in der Gesellschaft unter den Menschen umzuschauen, aber es dauerte nicht lange. Das Leben der Gesellschaft berührte sie nur oberflächlich. Sie eilte in ihren Winkel, um sich von irgendeinem drückenden, ungewohnten Eindruck zu befreien und versenkte sich wieder in die kleinlichen Sorgen des häuslichen Lebens, verließ ganze Tage lang nicht das Kinderzimmer und erfüllte die Pflichten der Mutter als Kinderfrau, oder sie versenkte sich mit André ins Lesen und in Gespräche über Ernsthaftes und Langweiliges. Sie lasen auch Dichter und sprachen von einer Reise nach Italien. Sie fürchtete, in etwas der Apathie Oblomovs Ähnliches zu versinken. Aber trotz aller ihrer Bemühungen, diese Augenblicke der periodischen Erstarrung und des Schlafes von ihrer Seele abzuschütteln, schlich an sie doch wieder zuerst ein Traum von Glück heran. Eine blaue Nacht senkte sich auf sie herab und fesselte sie mit Schlummer. Dann begann wieder ein Moment des Sinnens, gleichsam ein Ausruhen vom Leben, und dann Verwirrung, Angst, Mattigkeit, eine dumpfe Traurigkeit, und in dem unruhigen Hirn ertönten dunkle, nebelhafte Fragen. Olga lauschte wachsam, prüfte sich, konnte aber nicht erhaschen und herausbekommen, was die Seele manchmal bittet und sucht. Sie schien sogar, es war furchtbar, es zu bekennen, voll Bangigkeit zu sein, als ob das glückliche Leben sie nicht befriedigte und sie ermüdete, als forderte sie neue ungewöhnliche Erscheinungen und als eilte sie der Gegenwart voraus. »Was ist das?« dachte sie entsetzt. »Muss man denn und kann man denn noch etwas wünschen? Wohin sollte man sich wenden? Man konnte nirgends hin, es war kein Weg da. Ist's denn möglich? Hast du denn den Kreis des Lebens schon vollendet? War denn das alles, alles?« fragte ihre Seele, sprach aber nicht zu Ende. Und Olga blickte unruhig um sich, ob jemand nicht dieses Flüstern ihrer Seele erfuhr und erlauschte. Sie befragte den Himmel, das Meer, den Wald, doch sie erhielt nirgends eine Antwort. Dort war nichts als die Ferne, die Tiefe und das Dunkel. Die Natur sagte immer ein und dasselbe. Sie sah darin ein stetes, aber eintöniges Fortschreiten des Lebens, ohne Anfang und Ende. Sie wusste, wen sie über diese Zweifel zu befragen hatte und wo sie Antwort finden konnte. Wie würde diese aber ausfallen? Was, wenn das alles das Murren eines unfruchtbaren Geistes oder noch schlimmer, der Durst eines nicht für die Liebe geschaffenen, unweiblichen Herzens war? Sie, sein Abgott, war ohne Herz, mit einem trockenen, durch nichts zu befriedigenden Verstand. Was würde denn aus ihr werden? Vielleicht ein Blaustrumpf? Wie würde sie in seinen Augen sinken, wenn sich ihm diese neuen, nicht gewohnten, aber ihm doch verständlichen Leiden eröffneten? Sie versteckte sich vor ihm oder schützte Krankheit vor, wenn ihre Augen gegen ihren Willen den samtenen Glanz verloren und so trocken und heiß blickten, wenn auf ihrem Gesichte eine schwere Wolke lastete und sie sich trotz aller Bemühungen nicht dazu zwingen konnte, zu lächeln und zu sprechen und die wichtigsten Neuigkeiten auf dem Gebiete der Politik, die interessantesten Erklärungen eines neuen Fortschreitens der Wissenschaft, eines neuen Schaffens in der Kunst, gleichgültig aufnahm. Sie wollte aber nicht weinen, und es kam über sie ein plötzliches Erbeben, wie zu der Zeit, da ihre Nerven in Aufruhr waren und ihre weiblichen Kräfte erwachten und sich äußerten. Nein, das war etwas anderes. »Was ist es denn?« fragte sie sich verzweifelt, wenn sie an einem schönen, stillen Abend oder an der Wiege oder sogar während der Liebkosungen und Reden ihres Mannes plötzlich traurig und allem gegenüber gleichgültig wurde. Sie wurde wie versteinert und schwieg, bewegte sich dann mit geheuchelter Lebhaftigkeit hin und her, um ihr seltsames Leiden zu verbergen, oder schützte Migräne vor und ging schlafen. Es fiel ihr aber nicht leicht, stolz, wachsamen Blick zu täuschen. Sie wusste es und bereitete sich innerlich mit derselben Unruhe zur bevorstehenden Auseinandersetzung vor, wie sie sich einst zur Beichte der Vergangenheit vorbereitet hatte. Der Augenblick kam. Sie gingen eines Abends in der Pappelallee spazieren. Sie hängte sich fest an seine Schulter und schwieg. Sie quälte sich mit einem ihrer unbegreiflichen Anfälle ab und beantwortete kurz alles, was er sagte. »Die Kinderfrau hat gesagt, dass Olienka in der Nacht gehustet hat. Sollte man morgen nicht den Arzt holen lassen?« fragte er. »Ich habe ihr Warmes zu trinken gegeben und werde sie morgen nicht hinauslassen. Wir wollen abwarten«, antwortete sie eintönig. Sie durchschritten schweigend die Allee. »Warum hast du denn den Brief der Freundin Sonitschka nicht beantwortet?« fragte er. »Und ich habe immer darauf gewartet und wäre fast zu spät auf die Post gekommen. Das ist schon ihr dritter unbeantworteter Brief.« »Ja, ich möchte sie möglichst bald vergessen«, sagte sie und schwieg. »Ich habe Bitschurin von dir gegrüßt«, begann André wieder. »Er ist ja in dich verliebt. Es wird ihn vielleicht ein wenig trösten, dass sein Weizen nicht mehr zur rechten Zeit eintrifft.« Sie lächelte trocken. »Was hast du? Willst du schlafen?«, fragte er. Ihr Herz begann wie jedes Mal, wenn diese Fragen an sie gerichtet wurden, zu klopfen. »Noch nicht«, sagte sie mit künstlicher Frische. »Warum denn?« »Bist du unwohl?« fragte er wieder. »Nein, warum glaubst du das?« »Dann langweilst du dich.« Sie presste ihm mit beiden Händen fest die Schulter zusammen. »Nein, nein«, wies sie seine Vermutungen mit gekünstelt unbefangener Stimme zurück, in welcher aber tatsächlich etwas wie Langeweile ertönte. Er führte sie aus der Allee heraus und wandte ihr Gesicht dem Mondlichte zu. »Sieh mich an«, sagte er und sah ihr forschend in die Augen. »Man könnte meinen, dass du unglücklich bist. Du hast heute so seltsame Augen und nicht nur heute. Was hast du, Olga?« Er führte sie an der Taille wieder in die Allee. »Weißt du, ich habe Hunger«, sagte sie und versuchte zu lachen. »Lüge nicht, lüge nicht. Ich liebe das nicht«, rief er mit gespielter Strenge aus. »Unglücklich«, wiederholte sie vorwurfsvoll, in der Allee stehenbleibend. »Ja, ich bin vielleicht deswegen unglücklich, weil ich zu glücklich bin«, fügte sie mit einem so weichen, zärtlichen Klang der Stimme hinzu, dass er sie küsste. Sie wurde dreister. Die zwar scherzhafte, leichthin geäußerte Voraussetzung, sie könnte unglücklich sein, spornte sie unerwartet zur Offenherzigkeit an. »Ich langweile mich nicht und kann mich nicht langweilen, das weißt du, und glaubst natürlich selbst nicht an deine Worte. Ich bin nicht krank, sondern mir ist manchmal traurig zumute. Da hast du's, du unerträglicher Mensch, wenn man sich vor dir nicht verstecken kann. Ja, traurig, und ich weiß nicht, weshalb.« Sie legte ihm den Kopf auf die Schulter. »Das ist es also. Warum denn?« fragte er sie leise, sich zu ihr herabbeugend. »Ich weiß nicht«, wiederholte sie. »Es muss aber doch irgendein Grund vorhanden sein, wenn nicht in mir und in deiner Umgebung, so doch in dir selbst. Manchmal ist eine solche Traurigkeit nichts anderes als der Keim einer Krankheit. Fühlst du dich nicht gesund?« »Ja, vielleicht«, sagte sie ernst, »ist es etwas Ähnliches, wenn ich auch nichts fühle. Du siehst, wie ich esse, spazieren gehe, schlafe und arbeite. Plötzlich kommt eine Melancholie über mich. Mir scheint dann, dass das Leben nicht alles enthält, was es enthalten sollte. Aber achte nicht darauf, das ist alles ganz belanglos.« »Sprich, sprich«, drang er eifrig in sie. »Das Leben enthält also nicht alles? Was noch?« Manchmal fürchte ich, dass alles sich ändert oder ein Ende nimmt. Ich weiß selber nicht. Oder ich quäle mich mit dem dummen Gedanken ab, was wird noch sein? Ist denn das das Glück, das ganze Leben? Sprach sie immer leiser, sich dieser Frage schämend. Alle diese Freuden und Leiden, die Natur, flüsterte sie, es zieht mich immer noch irgendwo hin. Nichts befriedigt mich. Mein Gott, ich schäme mich sogar dieser Dummheiten. Es ist Phantasterei. Beachte es nicht und sieh mich nicht an, fügte sie mit flehender Stimme hinzu, indem sie sich an ihn schmiegte. Diese Traurigkeit vergeht bald, und mir wird dann wieder so leicht und froh wie zum Beispiel jetzt. Sie schmiegte sich schüchtern und zärtlich an ihn, sich tatsächlich schämend und ihn gleichsam darum bittend, ihr die Dummheiten zu verzeihen. André befragte sie noch lange, und sie teilte ihm noch lange, wie eine Kranke dem Arzt, die Symptome der Traurigkeit und alle dumpf in ihr aufsteigenden Fragen mit, stellte ihm die Unruhe ihrer Seele und das Verschwinden dieser Halluzination dar, alles, alles, was sie bemerkt hatte und was ihr einfiel. Stolz schritt wieder schweigend durch die Allee, indem er den Kopf auf die Brust senkte und sich mit seinem ganzen Denken voll Unruhe und Staunen in das unklare Geständnis seiner Frau vertiefte. Sie schaute ihm in die Augen, sah aber nichts, und als sie das Ende der Allee zum dritten Mal erreicht hatten, ließ sie ihn nicht sich umwenden, sondern führte ihn jetzt, wie er es zuvor mit ihr getan hatte, ins Mondlicht und blickte ihm fragend in die Augen. »Was hast du?« fragte sie schüchtern. »Du lachst über meine Dummheiten, nicht wahr? Diese Traurigkeit ist sehr dumm, nicht wahr?« Er schwieg. »Warum schweigst du denn?« »Du hast lange geschwiegen, trotzdem du sicher gewusst hast, dass ich dich längst beobachtet habe. Lass also auch mich schweigen und nachdenken. Du hast mir keine leichte Aufgabe gestellt. Jetzt wirst du nachdenken. Und ich werde mich damit abquälen, was für Gedanken dir wohl kommen. Ich hätte es dir nicht sagen sollen,« fügte sie hinzu. »Sage lieber etwas.« »Was soll ich dir denn sagen?« fragte er sinnend. »Vielleicht äußert sich in dir auch eine nervöse Störung. Dann kann ich dir nicht sagen, was mit dir ist. Das muss der Arzt entscheiden. Ich werde ihn morgen holen lassen.« »Wenn es aber etwas anderes ist,« begann er und dachte nach. »Was dann? Sprich?« Er ging noch immer in Gedanken versunken. »Aber so spricht doch,« sagte sie ihm die Hand schüttelnd. »Vielleicht ist es ein Überschuss an Fantasie. Du bist zu lebhaft. Oder du bist vielleicht bis zu einem Stadium herangereift,« sagte er halblaut, wie zu sich selbst. »Sprich bitte laut, André. Ich kann es nicht ausstehen, wenn du vor dich hinbrummst,« klagte sie. »Ich habe ihm Dummheiten vorerzählt, und er lässt gleich den Kopf hängen und brummt vor sich etwas in den Bart. Ich fürchte mich sogar mit dir, hier im Dunkel. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du wirst traurig, dich quälen allerlei Fragen. Wie kann man daraus klug werden? Wir werden noch darüber sprechen und uns die Sache überlegen. Ich glaube, du musst wieder im Meer baden.« »Du hast zu dir selbst gesagt, wenn, vielleicht, gereift. Was für einen Gedanken hast du gehabt?« fragte sie. »Ich dachte,« begann er langsam und sinnend, seine Gedanken zu äußern, ohne ihnen noch recht zu trauen und sich ihrer gleichsam schämend. »Siehst du, es gibt Augenblicke. Das heißt, ich will sagen, dass das alles nicht das Anzeichen irgendeiner Störung ist. Wenn du dabei ganz gesund bist, bedeutet das vielleicht, dass du schon gereift bist und an den Zeitpunkt herangekommen bist, da die Entwicklung des Lebens stehen bleibt. Da es darin kein Rätsel mehr gibt und es sich ganz offenbart hat. »Ich glaube, du willst sagen, dass ich gealtert bin,« unterbrach sie ihn lebhaft. »Untersteh dich nicht,« sie drohte ihm sogar. »Ich bin noch jung und kräftig,« sagte sie sich reckend hinzu. Er lachte. »Fürchte dich nicht,« sagte er. »Du hast keine Anlagen, irgendwann zu altern.« »Nein, das ist es nicht. Im Alter sinken die Kräfte und hören auf, gegen das Leben anzukämpfen.« »Nein, deine Traurigkeit und Bangigkeit ist, wenn ich nicht irre, eher das Anzeichen von Kraft. Das Suchen eines lebhaften, tätigen Geistes geht manchmal über die Grenzen des Lebens hinaus, findet aber selbstverständlich keine Antwort, und dann entsteht Traurigkeit und zeitweise Unzufriedenheit mit dem Leben. Das ist die Traurigkeit der Seele, die das Leben über sein Geheimnis befragt. Vielleicht ist das dein Fall. Wenn es so ist, dann ist das alles nicht belanglos.« Sie seufzte wohl hauptsächlich vor Freude, dass ihre Befürchtungen nun ein Ende hatten und sie in den Augen ihres Mannes nicht gesunken, sondern im Gegenteil noch gestiegen war. »Ich bin doch aber glücklich. Mein Geist ist nicht müßig. Ich träume nicht. Mein Leben ist inhaltsreich. Was denn noch?« »Wozu diese Fragen?« sagte sie. »Es ist eine Krankheit, ein lastender Druck.« »Ja, vielleicht ist es ein Druck für einen schwachen, finsteren Geist, der das nicht gewohnt ist. Diese Traurigkeit und diese Fragen haben vielleicht schon viele wahnsinnig gemacht. Manchen erscheinen sie in Gestalt von unförmigen Visionen, von Hirngespinsten. Das Glück schäumt über den Rand. Ich möchte so gern leben. Und plötzlich kommt diese Bitternis hinzu.« »Ja, das ist der Preis, mit dem das Feuer des Prometheus erkauft wird. Man muss diese Traurigkeit nicht nur dulden, sondern auch lieben und diese Zweifel und Fragen achten. Sie sind der Überfluss, der Luxus des Lebens und erscheinen meistens nur auf den Gipfeln des Glückes, wo es keine rohen Wünsche gibt. Sie entstehen nicht inmitten des Alltagslebens. Wo Not und Elend ist, hat man keinen Sinn dafür. Die Menge schreitet hin, ohne diesen Nebel der Zweifel und die Bangigkeit der Fragen zu kennen. Wer ihnen aber rechtzeitig begegnet, sieht in ihnen nicht etwas Zermalmendes, sondern begrüßt sie als liebe Gäste. Man wird damit aber nicht fertig. Sie erzeugen Traurigkeit und Gleichgültigkeit, fast allem gegenüber, fügte sie unschlüssig hinzu. Dauert das denn lange? Dann erfrischen sie das Leben. Sie führen zu einem Abgrund hin, den man aber nichts befragen kann, und rufen dem übrigen Leben gegenüber größere Liebe hervor. Sie fordern schon erprobte Kräfte zum Kampf mit sich heraus, wie um sie nicht einschlafen zu lassen. »Sich mit Nebeln, mit Visionen abzuquälen«, klagte sie. »Alles ist Licht, und plötzlich fällt ein dünner Schatten auf das Leben hin. Gibt es denn kein Mittel dagegen?« »Es gibt schon welche. Im Leben eine Stütze haben. Wenn man aber keine hat, dann ist das Leben auch ohne diese Fragen unerträglich.« »Was soll man denn tun? Sich dieser Stimmung hingeben und trauern?« »Nichts«, sagte er, »sich mit Festigkeit waffnen und geduldig und beharrlich seinen Weg verfolgen.« »Wir sind keine Titanen«, fuhr er fort und umarmte sie. »Wir werden nicht mit Manfred und Faust zugleich einen kühnen Kampf mit quälenden Fragen beginnen. Wir werden die Herausforderung nicht annehmen, sondern das Haupt neigen und den schweren Augenblick demütig ertragen. Und dann lächelt wieder das Leben, das Glück. Und wenn das niemals aufhört, wenn die Traurigkeit immer und immer mehr quält?« fragte sie. »Was dann? Wir nehmen sie als ein neues Element des Lebens auf. Aber das ist unmöglich, das kann bei uns nicht eintreffen. Das ist nicht deine Traurigkeit, sondern die allgemeine Krankheit der Menschheit. Dich hat nur ein Tropfen davon genetzt. Das alles ist furchtbar, wenn der Mensch sich vom Leben abwendet, wenn er keine Stütze besitzt. Aber wir? Wollen wir hoffen, dass diese Traurigkeit das ist, wofür ich sie halte, und kein Symptom einer Krankheit? Das wäre weit schlimmer. Das wäre ein Unglück, das mich schutzlos und kraftlos vorfände. Wie könnten aber Nebel, Traurigkeit, Zweifel, Fragen uns unseres Glückes berauben und unsere...« Er sprach nicht zu Ende. Sie stürzte sich wie wahnsinnig in seine Arme und erstarrte für einen Augenblick wie eine Bacchantin in leidenschaftlicher Selbstvergessenheit, indem sie seinen Hals mit den Armen umschlang. »Weder Nebel, noch Traurigkeit, noch Krankheit, nicht einmal der Tod«, flüsterte sie begeistert, wieder glücklich, beruhigt und froh. Ihr schien, sie hätte ihn noch nie so leidenschaftlich geliebt wie in diesem Augenblick. »Sieh dich vor, dass das Schicksal dein Murren nicht hört«, schloss er mit der abergläubischen Bemerkung, die zärtliche Sorge ihm eingab, »und nicht für Undankbarkeit hält. Es liebt nicht, dass seine Gaben nicht geschätzt werden. Bis jetzt hast du das Leben nur beobachtet, du wirst es aber noch selbst auskosten. Warte, bis es sich vor dir entrollt und Leid und Arbeit beginnen. Wenn sie aber beginnen, dann hat man für solche Fragen keine Zeit. Schone deine Kräfte«, fügte Stolz leise, wie im Selbstgespräch, als Antwort auf ihren leidenschaftlichen Ausbruch hinzu. In seinen Worten erklang Traurigkeit, als sehe er in der Ferne schon Leid und Arbeit. Sie schwieg, für den Augenblick durch den traurigen Klang seiner Stimme betroffen. Sie glaubte ihm grenzenlos, sie glaubte auch seiner Stimme. Sein Sinnen steckte auch sie an. Sie sammelte ihre Gedanken und wandte sich ganz ihrem Innern zu. Sie schritt, sich auf ihn stützend, mechanisch, langsam und in tiefes Schweigen versenkt, durch die Allee. Sie blickte, ihrem Gatten folgend, ängstlich in die Ferne des Lebens, dorthin, wo seinen Worten nach die Zeit der Prüfungen beginnen würde und wo Leid und Arbeit sie erwarteten. Sie träumte einen anderen Traum, nicht von der blauen Nacht, sondern ihr eröffnete sich ein neuer Abschnitt des Lebens, nicht mehr der durchsichtig klare, festliche, in der Stille, inmitten der grenzenlosen Fülle, allein mit ihm. Nein, sie sah dort eine Kette von Verlusten, von Entbehrungen, von mit Tränen benetzten, unvermeintlichen Opfern. Ein Leben des Fastens und des unfreiwilligen Entsagens der vom Müßiggang erzeugten Launen, Stöhnen und Weinen, die neue, ihnen jetzt unbekannte Gefühle begleiten würden. Sie träumte von Krankheiten, vom schlechten Gang der Geschäfte, vom Verlust des Gatten. Sie zitterte und ermattete, blickte aber mit mutiger Neugier auf diese neue Lebensweise, betrachtete sie entsetzt und prüfte ihre Kräfte. Nur die Liebe versagt auch in diesem Traum nicht. Sie stand als treue Wache des neuen Lebens da. Aber auch sie hatte sich verändert. Sie fühlte nicht ihren heißen Atem, sah keine lichten Strahlen und keine blaue Nacht. Nach Jahren würde das alles im Vergleich mit jener fernen Liebe, die das tiefe und unerbittliche Leben in sich aufgenommen hatte, wie ein Kinderspiel erscheinen. Man hörte dort keine Küsse, kein Lachen und keine bebenden, sinnenden Gespräche in der Allee, inmitten von Blumen, beim Fest der Natur und des Lebens. Alles würde verblassen und verwelken. Jene nie welkende, unvergängliche Liebe spiegelte sich mächtig wie eine Lebenskraft auf ihren Gesichtern wider. Sie leuchtete in der Stunde des gemeinsamen Schmerzes in einem schweigend und langsam gewechselten Blick auf und äußerte sich in der endlosen, beiderseitigen Geduld der Folter des Lebens gegenüber, in verhaltenen Tränen und unterdrücktem Schluchzen. Mit Olgas nebelhafter Traurigkeit und den in ihr auftauchenden Fragen verwebten sich leise andere, wenn auch ferne, so doch klare, bestimmte und drohende Träume. Bei den beruhigenden und energischen Worten ihres Mannes und dem grenzenlosen Vertrauen ihm gegenüber ruhte Olga sowohl von ihrer rätselhaften, nicht allen verständlichen Traurigkeit als auch von den drohenden, prophetischen Träumen der Zukunft aus und schritt mutig vorwärts. Auf den Nebel folgte ein heller Morgen mit den Sorgen der Mutter und Hausfrau. Dort lockte sie der Blumengarten und das Feld und das Arbeitszimmer des Mannes. Sie spielte aber nicht mehr voll sorglosem Vergnügen mit dem Leben, sondern lebte mit einem verborgenen, kühnen Gedanken, bereitete sich vor und wartete. Sie wuchs immer höher und höher. André sah, dass sein früheres Ideal einer Frau und Gattin unerreichbar war, doch er war selbst durch den bloßen Widerschein desselben in Olga beglückt. Er hatte selbst das nie erwartet. Außerdem trug er noch lange Zeit, fast das ganze Leben, die nicht geringe Sorge, seine Würde als Mann vor den Augen der ehrgeizigen, stolzen Olga aufrechtzuerhalten. Er tat es nicht aus brutaler Eifersucht, sondern um dieses kristallähnliche Leben nicht zu verdüstern. Und das hätte leicht geschehen können, wenn ihr Glaube an ihn auch nur ein wenig gewankt hätte. Viele Frauen verlangen dies alles nicht. So wie sie verheiratet sind, nehmen sie die guten und die bösen Eigenschaften des Mannes demütig hin, fühlen sich in der ihnen zugewiesenen Stellung und Sphäre ohne weiteres befriedigt oder ergeben sich ebenso demütig der ersten zufälligen Leidenschaft, indem sie es sofort für unmöglich oder nicht für notwendig halten, sich ihr zu widersetzen. Das sei so ihr Schicksal. Die Frau sei ein schwaches Wesen und könne dem Sturm nicht standhalten und so weiter. Wenn der Gatte durch seinen Verstand diese unwiderstehliche Macht des Mannes, die Menge sozusagen überragt, sind diese Frauen auf diesen feinen Vorzug ebenso stolz wie auf irgendeinen kostbaren Schmuck. Doch auch das nur dann, wenn dieser Verstand ihren kleinlichen, weiblichen Intrigen gegenüber blind bleibt. Wenn er es aber wagt, die armselige Komödie ihrer nichtigen und manchmal lasterhaften Existenz zu durchschauen, beengt und bedrückt er sie. Olga kannte nicht diese Logik der Unterwürfigkeit dem blinden Schicksal gegenüber und begriff die weiblichen kleinen Leidenschaften und Freuden nicht. so wie sie in dem erwähnten Mann einmal gewisse Eigenschaften und Rechte sich gegenüber erkannt hatte, glaubte sie an ihn und liebte ihn folglich auch. So wie sie aber an ihn zu glauben aufhörte, war auch ihre Liebe zu Ende, wie es mit Oblomow geschehen war. Aber damals waren ihre Schritte noch unsicher und ihr Wille schwankend gewesen. Sie hatte soeben begonnen, das Leben zu beobachten, darüber nachzudenken, sich der Elemente ihres Geistes und Charakters bewusst zu werden und das Material zu sammeln. Die Arbeit des Schaffens war noch nicht erwacht und die Wege des Lebens waren noch nicht enträtselt. Doch jetzt glaubte sie nicht blind, sondern bewusst an André, und er verkörperte ihr Ideal der männlichen Vollkommenheit. Sie glaubte immer bewusster an ihn, und es wurde ihm immer schwerer, auf der gleichen Höhe zu bleiben und der Held nicht nur ihres Verstandes und Herzens, sondern auch ihrer Fantasie zu bleiben. Und sie glaubte an ihn so, dass sie zwischen ihm und sich, außer Gott, keinen anderen Vermittler, keine andere Instanz zuließ. Darum hätte sie es nicht ertragen, wenn die von ihr anerkannten Eigenschaften sich auch nur um ein Haar verringert hätten. Jede falsche Note seines Charakters oder Verstandes würde einen erschütternden Missklang hervorgerufen haben. Das zerstörte Ideal des Glückes würde sie unter seinen Trümmern begraben haben, aber wenn ihre Kräfte sie nicht verließen, würde sie weitersuchen. Aber nein, solche Frauen irren sich nicht zweimal. Nach dem Versagen eines solchen Glaubens, einer solchen Liebe, ist eine Auferstehung unmöglich. Stolz war durch sein inhaltsreiches, bewegtes Leben hoch beglückt und hütete, schützte und pflegte es eifrig und wachsam. Vom Grunde seiner Seele stieg nur dann Entsetzen auf, wenn er daran dachte, dass Olga sich am Rande des Abgrundes befunden hatte, dass dieser glücklich erratene Weg, auf dem ihre beiden Existenzen sich vereinigt hatten, hätte verfehlt werden können, dass die Unkenntnis des Lebens den verhängnisvollen Irrtum ungehindert fast erfüllt hätte, dass Oblomow, ihr fuhr zusammen. Wie? Er sollte sich Olga in dem von ihr, von Oblomow zugedachten Leben, von einem Tag zum anderen hinvegetierend, als Dorfdame, als Kinderfrau und Hausfrau denken? Alle Fragen, Zweifeln, das ganze Fieber des Lebens würde sich auf die wirtschaftlichen Sorgen, auf die Erwartung der Feiertage, der Gäste, der Familienzusammenkünfte, auf Geburten, Taufen, auf die Apathie und den Schlaf des Mannes beschränken. Die Ehe wäre nur eine Form, aber kein Inhalt. Ein Mittel, aber kein Ziel. Sie würde als breiter, unveränderlicher Rahmen für Besuche, Empfang von Gästen, Dinners, Abende und leeres Geschwätz dienen? Wie würde sie ein solches Leben ertragen? Zuerst würde sie sich mit dem Suchen und Erraten des Rätsels des Lebens abquälen, weinen und trauern. Dann würde sie sich gewöhnen, dick werden, essen, schlafen und abstumpfen. Nein, es würde anders sein. Sie weint, quält sich, welkt dahin und stirbt in den Armen des liebenden, guten, aber kraftlosen Mannes. Arme Olga! Und wenn das Feuer nicht erlosch, das Leben nicht erstarb, wenn die Kräfte standhielten und nach Freiheit verlangten, wenn sie wie ein starkes, in die Ferne blickendes Adlerweibchen, das für einen Augenblick von schwachen Händen gefesselt wurde, die Flügel regt und auf jeden hohen Felsen schwebt, auf dem sie einen noch stärkeren und scharfsichtigeren Adler erblickt hat? Armer Ilja, sagte André einmal laut, an die Vergangenheit denkend. Olga ließ bei diesem Ausruf die Hände mit der Arbeit plötzlich auf die Knie sinken, warf den Kopf zurück und vertiefte sich in ihre Gedanken. Der Name weckte in ihr Erinnerungen. »Was ist mit ihm?« fragte sie dann. »Könnte man das nicht erfahren?« André zuckte die Achseln. »Man könnte meinen,« sagte er, »dass wir zu einer Zeit leben, da es noch keine Post gibt und da die Menschen, die nach verschiedenen Gegenden verstreut waren, einander für tot hielten und ohne jedes Lebenszeichen verschwanden. Du solltest wieder einem deiner Freunde schreiben, dann würden wir es wenigstens wissen.« Wir würden nichts anderes erfahren, als wir jetzt wissen. Er lebt, ist gesund und wohnt in derselben Wohnung. Das weiß ich auch ohne Freunde. Was aber mit ihm vorgeht, wie er sein Leben erträgt, ob er schon geistig tot ist oder ob in ihm noch ein Funken von Leben glüht, das wird kein Fremder erfahren. Ach, sprich nicht so, André. Das erschreckt mich und tut mir weh. Ich möchte das gerne wissen und zugleich fürchte ich mich davor. Sie war nahe daran zu weinen. »Wir werden im Frühjahr in Petersburg sein und können uns dann selbst davon überzeugen.« Es genügt nicht, das zu erfahren. Man muss auch irgendetwas tun. Habe ich denn nicht alles getan? Habe ich ihn denn nicht zu überreden gesucht, nicht für ihn gearbeitet, nicht seine Angelegenheiten geordnet? Und er hat auf all das keinen Ton erwidert. Wenn man ihn sieht, ist er zu allem bereit. So wie man aber fort ist, hat alles ein Ende und er schläft wieder ein. Man muss mit ihm wie mit einem Säufer umgehen. Warum gehst du dann von ihm fort? Entgegnete Olga ungeduldig. Man muss mit ihm energisch vorgehen, ihn in den Wagen setzen und fortführen. Wir übersiedeln ja jetzt auf unser Gut. Er wird in der Nähe sein. Nehmen wir ihn mit? Was für Sorgen er uns macht, sagte André im Zimmer auf- und abgehend. Das nimmt kein Ende. Wird dir das lästig? Sagte Olga. Das ist mir neu. Ich höre dich zum ersten Male darüber murren. Ich murre nicht, antwortete André, sondern ich überlege es mir. Woher kommt denn dieses Überlegen? Du hast dir selbst eingestanden, dass das alles langweilig und lästig ist, ja? Sie blickte ihn forschend an. Er schüttelte verneinend den Kopf. Nein, es ist nicht lästig, sondern unnütz. Das fällt mir manchmal ein. Sprich nicht so, unterbrach sie ihn. Sonst werde ich wieder wie vorige Woche den ganzen Tag daran denken und traurig sein. Wenn in dir die Freundschaft zu ihm erloschen ist, musst du diese Sorge aus Liebe zur Menschheit tragen. Wenn du müde wirst, gehe ich selbst hin und komme ohne ihn nicht zurück. Meine Bitten werden ihn rühren. Ich fühle, dass ich bitterlich weinen werde, wenn ich ihn leblos und tot sehe. Vielleicht werden die Tränen ihn ins Leben zurückrufen, glaubst du? Fragte André. Nein, sie werden ihn nicht zu irgendeiner Tätigkeit antreiben. Vielleicht werden sie ihn aber wenigstens dazu bringen, um sich zu schauen und sein Leben mit etwas Besserem zu vertauschen. Er wird nicht mehr in einem Sumpf stecken, sondern mit uns, mit seinesgleichen zusammen sein. Ich habe mich damals nur zu zeigen gebraucht und er ist in einem Augenblick erwacht und hat sich geschämt. Vielleicht liebst du ihn noch wie einst? Fragte André scherzend. »Nein«, sagte Olga ernsthaft und sinnend, als blicke sie in die Vergangenheit zurück. »Ich liebe ihn nicht wie früher, aber es ist etwas in ihm, was ich liebe, dem ich, wie mir scheint, treu geblieben bin und das ich nicht wie manche andere vergessen werde.« »Wer sind denn diese anderen?« »Sag, du giftige Schlange, beiße, stich! Meinst du mich? Du irrst dich!« Und wenn du die Wahrheit wissen willst, werde ich dir sagen, dass ich dich gelehrt habe, ihn zu lieben und beinahe etwas Schönes angerichtet habe. Ohne mich würdest du an ihm vorübergehen, ohne ihn zu beachten. Ich habe dich aber darauf hingewiesen, dass er nicht weniger Verstand als die anderen besitzt, dass dieser nur verborgen mit allerlei Unrat verschüttet ist und im Müßiggang schlummert. Willst du, dass ich dir sage, warum er dir teuer ist und warum du ihn liebst? Sie nickte bejahend mit dem Kopf. Weil er etwas besitzt, das wertvoller als jeder Verstand ist, ein ehrliches, treues Herz. Das ist sein natürlicher Schatz, den er unversehrt durchs Leben getragen hat. Er hat sich von Stößen umwerfen lassen, ist erkaltet und ist endlich vernichtet, enttäuscht, ohne Kraft zu leben, eingeschlafen, ohne seine Ehrlichkeit und Treue zu verlieren. Sein Herz hat nie einen falschen Ton von sich gegeben und hat keinen Schmutz in sich aufgenommen. Keine noch so glänzende Lüge wird ihn betören und ihn auf seinen falschen Weg locken. Wenn um ihn herum ein ganzer Ozean von Schmutz und Bösem wogt, wenn die ganze Welt von Gift erfüllt wird und eine verkehrte Richtung einschlägt, wird Oblomow doch nie den Götzen der Lüge anbeten, und in seiner Seele wird er stets rein und Licht ausschauen. Das ist eine kristallähnliche, durchsichtige Seele. Es gibt wenig solcher Menschen. Sie sind selten. Es sind die Perlen der Menge. Sein Herz ist unbestechlich. Man kann sich auf ihn stets und überall verlassen. Darum bist du ihm treu geblieben, und darum wird die Sorge um ihn mir nie zur Last fallen. Ich habe viele Menschen mit glänzenden Eigenschaften gekannt. Ich bin aber niemals einem reineren, lichteren und einfacheren Herzen begegnet. Ich habe viele geliebt, aber niemand so unwandelbar und treu wie Oblomow. Wenn man ihn erkannt hat, kann man ihn nicht mehr zu lieben aufhören. Ist es so? Hab ich's erraten? Olga schwieg, indem sie ihre Augen auf die Arbeit senkte. André vertiefte sich in seine Gedanken. Ist denn das noch nicht alles? Was denn noch? Ach, fügte er dann sich aufrüttelnd lustig hinzu, ich habe ganz die taubenhafte Zärtlichkeit vergessen. Olga lachte, warf ihre Arbeit fort, lief an André heran, umschlang seinen Hals mit den Armen, blickte ihm ein paar Minuten lang mit ihren strahlenden Augen ins Gesicht, wurde dann nachdenklich und legte den Kopf auf die Schulter ihres Mannes. In ihrer Erinnerung erstand Oblomows sanftes, sinnendes Gesicht, sein zärtlicher Blick, seine Demut und dann sein klägliches, schamerfülltes Lächeln, mit dem er beim Abschied ihren Vorwurf beantwortete. Es wurde ihr so wehmütig ums Herz und er tat ihr so leid. »Du wirst ihn nicht verlassen und vergessen«, sagte sie, ohne ihre Arme vom Halse ihres Mannes loszulösen. »Niemals. Da müsste sich zwischen uns unerwartet ein Abgrund auftun oder eine Mauer erheben.« Sie küsste ihren Mann. »Wirst du mich zu ihm mitnehmen, wenn wir in Petersburg sind?« Er schwieg unschlüssig. »Ja, ja«, verlangte sie ihm beharrlich eine Antwort ab. »Höre, Olga«, sagte er und bestrebte sich, seinen Hals von ihren ihn fesselnden Armen zu befreien. »Zuerst muss man...« »Nein, sage es, versprich es mir, ich werde nicht ablassen.« »Gut«, antwortete er, »aber nicht beim ersten, sondern erst beim zweiten Male. Ich weiß, was mit dir sein wird, wenn er...« »Sprich nicht davon, sprich nicht«, unterbrach sie ihn. »Wir beide werden alles zustande bringen. Du allein wirst es nicht können und nicht wollen.« »Gut, du wirst aber vielleicht für lange Zeit verstimmt sein«, sagte er, nicht ganz zufrieden, dass Olga ihm seine Zustimmung abgenötigt hatte. »Also denke daran«, schloss sie, sich auf ihren Platz setzend, »dass du ihn nur dann verlassen wirst, wenn sich zwischen dir und ihm ein Abgrund auftut oder eine Mauer erhebt. Ich werde diese Worte nicht vergessen.« Ende von Abschnitt 48, gelesen von Jassi Dessa-Rosslau im Mai 2025.